Dann machen wir das so. Also erstmal Fragen eurer, ihrerseits. Sie haben mehrfach die... Achso, bitte. Sie haben mehrfach die marxistische Sicht von Hegel apostrophiert und meist recht kritisch. Da will ich Sie doch mal fragen, kennen Sie das große Buch von Ernst Bloch, Subjekt, Objekt, Erläuterung zu Hegel, 1951 erschienen, und das hat erstmal ganz anderes Format, ganz einfach Subjektivität, und da ist eine derartige Gedankenfülle drin, dass man nicht mit so einfachen Dingen, wie Sie hier uns vorgetragen haben, sozusagen weiterkommt. Ja, das ist mein Eindruck. Ja, also mir hat es nichts getan. Wenn man Bloch gelesen hat. Ja, also ich kenne das Buch von Bloch. Ich bin mir bewusst, dass es eigentlich das ist eigentlich eines der Hauptthemen. Also wenn ich über das Thema rede, dann ist eigentlich die klassische Form, dass jeder Marxist sagt, also mich trifft das ja nicht. Und das ist klar, Marxismus ist sehr vielfältig, sehr differenziert. Trotzdem meine ich, dass von dem, was ich sage, sich zumindest Spurenelemente in praktisch allen marxistischen Sichtweisen finden würden. Und wir könnten uns deshalb gerne unterhalten, wenn Sie jetzt sagen, also ich meine, es bringt eigentlich auch nichts, wenn Sie jetzt sagen, also meine marxistische Interpretation ist der Punkt jetzt ganz anders, weil eigentlich geht es mir nicht darum, den Marxismus zu kritisieren, sondern vor einem Publikum, was ich in der Hellen Panke annehme, zumindest der Helle Panke in Berlin annehme, dass dort viele da sind, die mal sich mit Marx beschäftigt haben, sozusagen das als Kontrastfolie zu nehmen. Kommt mir eigentlich in erster Linie jetzt nicht darauf an, eine Aussage über Marx zu treffen oder über Marxismus zu treffen, sondern eine Aussage über Hegel zu treffen. Da war auch nicht viel drin in meinem Augen. Sehr gut. Nicht mal so viel wie bei Friedrich Engels. Da habe ich auch nicht über Engels, über Hegel geäußert und subtil und so weiter. Das war so theologisches Klischee über sich. Noch andere Meinungen dazu? Ja. 1, 2, 3. Also ich würde erstmal Folgendes sagen, dass das, was logisch richtig ist, nicht unbedingt eine ontologische Entsprechung haben muss. Das ist schon mal eine andere Sache. Zum Zweiten, ob die Objektivationen des Geistes die Wirklichkeit schaffen, ist auch fraglich, weil die Wirklichkeit entfremdet ist. Das Problem nämlich der Entfremdung. Das heißt, die Menschen machen zwar Geschichte, aber eben unter bestimmten Bedingungen. Und die sind entfremdet. Und das ist das Problem. Das heißt, der Mensch ist unter den Bedingungen, auch unter kapitalistischen Bedingungen, nicht Herr der Geschichte. Die Geschichte wird nicht von ihm gemacht, nicht mal vom Kapitalisten. Weil auch der Kapitalist sozusagen in Systemzwängen steckt. Und damit ist das nicht so einfach mit der Geschichtsmächtigkeit des Menschen. Das heißt, steht nämlich die ganz große Frage dialektisch an, ob der Mensch die Geschichte hat, also unter den kapitalistischen Bedingungen, oder ob nicht die Geschichte den Menschen hat. Nämlich umgekehrt. Ob sie ihn nicht packt, sozusagen, an der Unterhose. Nämlich, dass er so... dass er wieder Kapitalist gezwungen ist, sozusagen andauernd seinen Markt zu erweitern, um eben als Klasse sich zu erhalten. Würde ich als Hegelianer zu allem, was Sie sagen, jetzt nicht widersprechen. Ist auch nicht von mir als Gegensatz dazu gesehen. Also erstens, es ist nicht gesagt, wenn ich sagte, der Geist, weil die Menschen nachdenken, weil die Menschen Maßstäbe haben, weil die Menschen Zwecke verfolgen, ist damit nicht gesagt, dass diese Zwecke, die Maßstäbe und so weiter, die haben, dass sie alle wunderbar vernünftig sind und alle sozusagen sakrosant und es da überhaupt keine Kritik dran gibt. Ja? Sondern also, ich kann nebenbei ja auch irgendwie die schlechtesten Zwecke irgendwie logisch konsequent irgendwie verfolgen. Ja? Das Zweite, was Sie gesagt hatten, war der Punkt, dass die Leute ja aber gar nicht unbedingt frei sind, weil das jetzt ihre Zwecke, wie auch immer, die sie die einsehen, sie zu verfolgen, weil es ja den Kapitalismus gibt. Es ist doch das, was man Objektwelt bezeichnet, das ist doch eine Macht, die über den Menschen waltet, ja, die zwar von ihm herrührt, seine Arbeit, aber die über ihn waltet. Ja, aber das ist gerade das, und was... Und in die eingebettet ist, ja, als sogenannte Sachzwänge. Aber das ist gerade auch das, was objektiver Geist meint. Objektiver Geist als zweite Natur meint nicht einfach nur, jetzt meinetwegen hier, Zweck. Und das stimmt, das habe ich in meinem Vortrag nicht genügend herausgearbeitet. Das meint nicht nur, das ist einfach sozusagen das Reich der Freiheit, insofern, dass ich dort irgendwelche gegebenen Objekte nehme und sie mir umgestalte. Ne, das wäre vielleicht noch innerhalb der Natur, könnte es so sein, wenn ich, dass ich da halt nur limitiert bin in meinem Wissen und in der Natur. Sondern im objektiven Geist habe ich ja zunächst einmal neben der Natur vor allen Dingen andere Menschen mir gegenüber. Und diese anderen Menschen auch nicht einfach nur so als irgendwelche Atome, sondern in einer ganz bestimmten, Institution, in einer ganz bestimmten Gesellschaft. Und so wie ich mir Gewohnheiten einbilde oder einen Charakter, so ist es in einer Gesellschaft, gibt es entsprechende Gesetzmäßigkeiten, da gibt es eine bestimmte Ökonomie, da gibt es eine bestimmte Kultur und so weiter. Und die steht mir als zweite Natur gegenüber und limitiert mich. Und es ist aber in der Tat so, und sonst bräuchten wir auch hier gar nicht zusammenzusitzen, es ist aber in der Tat so, dass ich die Möglichkeit habe, darüber zu reflektieren und aus dieser Reflexion Schlüsse zu ziehen und mir bestimmte Zwecke zu setzen, die vielleicht über das hinausgehen, was jetzt innerhalb von dem objektiven Geist so automatisch abläuft. Ja. Ich würde dann gerne die anderen, die sich noch gemeldet haben, zu Wort kommen lassen. Ich wollte eine Frage stellen, und zwar auch in Bezug auf dieses obere Rechte, weil ich das Recht verstanden habe und versucht so herauszuarbeiten, dass also in Bezug auf den objektiven Geist sich sowas manifestiert wie für die Weltgeschichte. Und dem absoluten Geist sprechen Sie diese Fähigkeit offenbar nicht zu. Und meine Frage ist jetzt, gibt es nicht eben auch eine Kategorie von Weltgeschichte, die sich manifestiert durch die schöpferischen Kräfte des Menschen in Kultur, also in Kunst und in Wissenschaft? Weil der Künstler, der Wissenschaftler ist ja gerade auch derjenige, der mit seinen Arbeitsergebnissen für den menschlichen Fortschritt, sei es technologischer Art, sei es künstlerischer Art, sei es phänomenologisch, naturbetrachtender Art, entsprechende Ergebnisse leistet. Und deswegen meine Frage, muss dem absoluten Geist nicht eben auch sozusagen die Fähigkeit zuerkannt werden, weltgeschichtliches Gestaltungspotenzial zu haben? Ja, also das ist so. Also erstens, das ist auch ein Missverständnis, also die Weltgeschichte ist hier verstanden als der Geschichte des objektiven Geistes. Aber ich habe vorhin schon mal angedeutet, dass für Hegel Geist als solches Geschichte hat. Ne? So wie die einzelnen Subjekte, das ist jetzt zwar nicht der Gegenstand des objektiven Geistes, aber eine Lebensgeschichte haben und entsprechend die Gesellschaft eine Geschichte haben, so hat selbstverständlich die Reflexion darüber, was wir tun und diese entsprechende Grenzüberschreitung hat natürlich eine Geschichte, das kommt bei Hegel auch vor, also wenn man jetzt eine Ästhetik oder Religionsphilosophie oder Geschichtsphilosophie anguckt, also die besteht da übrigens dann praktisch an der Stelle dann bloß aus der Geschichte der Philosophie, weil das Übrige ist ja alles im Prinzip Geschichte. Das hat alles eine Historie und selbstverständlich ist auch diese ganze Historie jeweils verbunden eben mit ganz bestimmten welthistorischen Stadien des jeweils objektiven Geistes. Aber die Idee ist hier an dieser Stelle eben der objektive Geist als zweite Natur ist etwas unfreier, ne? Weil er ist halt zu einem gegebenen Zeitpunkt ist er eben bestimmt durch die ganzen Gesetzmäßigkeiten, die ich Ihnen gesagt habe und eben auch darüber, dass er eben verbunden ist mit der Natur. Während der absolute Geist, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich der freie Geist, hat dies zwar als Grundlage, aber tut sich leichter darin, die zu überschreiten. Und er hat dementsprechend, er macht das ja auch zum Beispiel darüber, dass er sich frei zum Beispiel rückbeziehen kann auf beliebige vergangene Gedanken, Kunst, Religion vielleicht weniger, aber Philosophien. Dann war Annette, Christian und dann Daniel. Ich wollte noch mal vorstellen, ich habe gerade zwei Zitate auszugeben. Objekt, Bloch entwickelt natürlich eine wahnsinnig faszinierende Sprache in seinen Texten, die zieht einen rein und die befriedigt einen so sehr, dass man dann fast keinen anderen philosophischen Text überhaupt mehr ertragen kann. Inhaltlich ist es so, dass der Bloch dem Hegel vorne wirft, panlogistisch vorzugehen. Also er wirft ihm einen Panlogismus in der restlosen Gleichung von wahrem Sein und wirklichem Sein, von wahrem Denken und wirklichem Sein vor. Die hegelische Dialektik kritisiert er Bloch als Disputation im begriffsmythologischen Palast des Weltgeistes. Er wirft ihm die Totalität vor, dass das in der Statik eines Kreises von Kreisen ablaufen würde, mit schließlichem Stillstand. Und letztendlich seine Hauptkritik ist, dass in der hegelischen Philosophie seiner Interpretation nach das Novum fehlt. Und selbst eine Philosophie des Neuen zu denken, entwickelt Bloch eine seiner Meinung nach weitergehende Philosophie, eine Philosophie des Noch nicht, der konkreten Utopie. Und er setzt dann als Triebkraft für das, was neu immer wieder entsteht, das geht er zurück zu Schelling und verwendet die Konstruktion des Das. Das ist ein setzendes, willenhaftes Element, was interessanterweise noch gar nicht mal aus der Welt kommt, sondern aus der Substanz der Welt, also Urgrund und so weiter und so fort. Wenn wir die Bloch'sche Philosophie des Neuen gegen Hegel setzen wollen, dann muss man an der Stelle Schelling'sche Gedanken, wenn er plötzlich mitvollziehen, die ich selbst persönlich mitgehe. Und bei dem, was ich vor allen Dingen jetzt auch wieder rausgebracht habe, was Kai erzählt hat, geht meiner Meinung nach Bloch auch in seiner Interpretation von Hegel als reiner Statiker fehl. Also da ist genau das, was Kai ausgeführt hat, dass Hegels System offen gegen neue Inhalte ist. Das ist für mich auch eine Geschichte, die vielleicht ja Ernst Bloch ein bisschen ernster zur Kenntnis hätte nehmen sollten. Es ist auch sehr auffällig, welche Sachen er von Hegel zitiert und welche er nicht zur Kenntnis genommen hat. Also da würde ich jetzt nicht, weil ich bin wirklich eine ziemlich starke Blochianerin und bin sehr begeistert, ich habe hier in der Runde schon Vorträge über Bloch gehalten, aber an der Stelle geht das, was Kai uns jetzt gesagt hat, was bei Hegel eigentlich drinsteckt, über das, was Bloch daher ausgelesen hat in der Linganz. Ich würde Bloch bleibt bei Hegel, aber über Hegel hinaus. Mit Hegel, über Hegel. Aber ist ja Hegel schon drin? Ich schlage trotzdem vor, dass wir jetzt nicht die Bloch'sche Fachdiskussion auch noch zwischen Fachpersonen zu führen, sondern uns auf den Vortrag zu beziehen. Christian. Ich hatte teilweise etwas Schwierigkeiten, immer die Verbindung zu ziehen zwischen dem Anfang, wo Sie gesagt hatten, ja, dass Sie eben Hegel auch als Materialisten sehen, und dem späteren, wo Sie dieses Hegel-System umrissen haben, was ich ja auch spannend fand. Aber so bei einigem, also zum Beispiel schien mir dann, der Materialismus wurde mir da nicht da. Also zum Beispiel dann mit diesem absoluten Geist, wo Sie gesagt haben, ja, Religion und Philosophie und so weiter. Aber nun arbeitet Marx ja gerade heraus, dass Religion und Philosophie natürlich eben immer die Gedankenform ihrer Epoche auch widerspiegeln, also gerade nicht absolut sind. Insofern wird mir da zum Beispiel nicht klar, was dann der Unterschied sein soll zwischen dem absoluten und dem objektiven Geist so richtig. Und bei anderen Begriffen hatte ich jetzt aus materialistischer Sicht ebenso Probleme. Zum Beispiel dieses Ideal der Freiheit, was da zwischendurch kam. Und zwar spricht natürlich auch Marx von dem Reiz der Freiheit, das im Kommunismus zumindest größer wird. Also er sieht das offensichtlich schon auch als Ideal. Aber gleichzeitig reflektiert er doch eben immer, dass solche Idealbegriffe wie Freiheit oder Vernunft, was ja auch eine wichtige Rolle spielte, eben auch immer durch die jeweilige Gesellschaft als Ideale gesetzt sind. Und hier schien es mir so ein bisschen, dass das eben dann, ja, also so Freiheit oder Vernunft als quasi objektive, sozusagen überhistorische Ziele herausgearbeitet werden, was mir dann wieder sehr recht idealistisch zu sein scheint. Okay, also wie gesagt, weil es ist natürlich in diesem Hegel als Materialist oder als Geschichtsmaterialist liegt ja eine Provokation, weil es ja klar ist, dass eben genauso wie Sie sagen, das eben nicht so gesehen wird. Also wenn ich den Maßstab habe, ob der Marx das als materialistisch ansieht oder nicht, ne, oder ob es so bezeichnet wird, dann ist das klar, Marx würde das erst einmal das vermutlich nicht materialistisch nennen, oder er kritisiert es ja als idealistisch. Ne. Der erste Punkt war bei mir, und ich versuche das gerade in Frage zu stellen, so ein bisschen, also der erste Punkt war bei mir, dass ich gesagt habe, der Hegel hat eben eine andere Nomenklatur. Ja, also Hegel sieht nicht direkt so einen Gegensatz, hier Materialismus, dort Idealismus, sondern für ihn ist es so, dass Materialismus Realismus, also Materialismus wird von uns hier, jetzt wenn wir jetzt nicht eine metaphysische Debatte anstoßen über was ist das Wesen der Materie, dann wird es normalerweise verwandt wie Realismus, ich beziehe mich auf die Tatsachen und denke mir da nicht irgendwelche Prinzipien aus, die vielleicht erfunden sind oder die in irgendeiner Weise abgehoben sind. So, und das wäre für Hegel ist es so, dass er das Prinzip, die Idee, das Ideal, sozusagen dasjenige, einfach das Gesetz ist, was die Realität bestimmt. Man kann es, ob man es jetzt Begriff nennt oder ob man es jetzt Gesetz nennt. Und solche Verhältnisse kennt der Marx auch. Der Marx sagt auch nicht einfach in seinem Kapital, das ist jetzt halt die Erscheinung, sondern hält durchaus gegenüber der Empirie fest, dass es dort unter der Oberfläche Prinzipien gibt, die diese Oberfläche regieren. Und wenn ich so etwas zulasse, dann ist für mich eigentlich die Hauptfrage, jetzt, ich sage mal rein vom Praktischen her, die Hauptfrage ist für mich, was hat so eine Unterscheidung, ist materialistisch oder idealistisch, was hat das für einen Sinn? Was hat es für einen Sinn zu kritisieren, das ist nicht materialistisch. Das hat einen dogmatischen Sinn, indem ich sage, gut, du machst jetzt halt nicht das, was für mir wichtig ist, aber wenn ich jetzt jemandem, dem Materialismus nichts bedeutet, wenn ich dem irgendwie das erklären will, dann muss es meiner Ansicht nach darauf ankommen, dass ich nachvollziehen kann, welche Gründe ich dafür angebe. Und da ist mir wichtig, dass ich sagen kann, dass Hegel das hochhält, das Prinzip, dass wenn ich irgendetwas sage, irgendetwas regiert, etwas ist der Begriff davon, ist etwas der Gesetz davon, ist die Idee davon, das Ideal davon, Idealismus, dass ich dort als Maßstab habe, eben die Erscheinungen, dass ich das ableite aus den Erscheinungen, dass ich also genau erklären kann, ohne auf irgendwelche Vorurteile hinzuweisen, wie habe ich das abgeleitet, und ich bin mir auch bewusst darüber, welche Prinzipien ich dabei vorgegangen bin, also nach welchem Prinzip habe ich ausgewählt, welche Denkprinzipien habe ich angewandt, und alles, was ich überhaupt mache, versuche ich so gut wie es geht zu rechtfertigen, der Kritik auszusetzen, kann man gemeinsam angucken, so dass ich eigentlich keinerlei Voraussetzungen habe im Voraus und damit ganz undogmatisch bin und die Kritik aufnehmen kann und das ist im Prinzip das wissenschaftliche Prinzip für mich, das ich bei Hegel ausgedrückt sehe und das jetzt bezogen jetzt auf die Frage mit dem absoluten Geist, dass der Religion, Kunst, Philosophie, Wissenschaft haben durchaus erst einmal ihre eigenen Gesetzlichkeiten, beziehen sich zum Beispiel, ein Philosoph bezieht sich auf den anderen Philosoph. Sie haben eine Grundlage natürlich in dem jeweiligen Geist ihrer Zeit, sagt auch Hegel, dass kein Philosoph sozusagen seine Zeit überschreiten kann. Sie sind in ihrer Zeit entsprechend gefangen. Und klar, was wissen Sie von dem, wie es in 200 Jahren aussieht? Aber ich habe indem ich hier nachdenke über zum Beispiel über die grundsätzlichen Maßstäbe, über die grundsätzlichen Zwecke, über das Grundsätzliche, was ich tue, habe ich die Möglichkeit, Neues zu finden, darüber zu reflektieren und eben zum Beispiel, wenn der Marx nachdenkt über ein Kapital und das da dort versteht und sich im Prinzip klar macht, was sind die Maßstäbe, nach denen dort gehandelt wird, was sind die Zwecke, um die es dort geht, was sind die Prinzipien, die das regieren, habe ich die Möglichkeit offen, mir dann zu sagen, das ist vielleicht etwas, wo ich nach den Maßstäben der Freiheit da eine gewisse Unfreiheit sehe, etwas sehe, was unvernünftig ist und wo ich darüber nachdenken müsste, zum Beispiel über Wege aus dem Kapitalismus, was jetzt einer der Gründe ist, warum einige von Ihnen hier sind und was wahrscheinlich auch den Marx bewegt hat, weil er hat es nicht damit bewenden lassen, dass er halt so bestimmt ist davon dem Ganzen, dass er da sowieso nichts machen kann. Daniel? Ja, was mir einleuchtet bei Hegel wäre, dass in der Natur auch Zwecke und Absichten wirken. Was wir ja heute haben in der Evolutionsgeschichte, die sich eben nicht wie Darwin reduzieren lässt auf den Selektion- und Anpassungsmechanismus, sondern das auffallend ist, dass Natur eine Tendenz hat zur Komplexität und zur Anreicherung und zum Neuen, also was sich einfach nicht erklären lässt, indem man das Bestehende auf die Ursachen zurückführen wird. Von daher leuchtet mir natürlich Hegel ein, weil er erkennt, dass in allem auch die Absicht und die Zukunftsorientierung wirksam ist. Aber woher kommt er zu diesem Optimismus, dass das alles auf Freiheit zielt? Wenn man zum Beispiel die Religionsgeschichte anschaut, dann kann man sie als Heilsgeschichte erzählen, aber genauso als Unheilsgeschichte. Jeder Blick, geschichtliche Entwicklung ist offensichtlich immer ambivalent und offen auf der einen Seite der Freiheit, aber auch auf der anderen Seite des Rückfalls. Woher kommt dann dieser Optimismus, der ja dann auch bei Marx noch da ist, dass alles auf diese heilige Gesellschaft hinführt? Woher kommt der Optimismus, dass alles auf Freiheit zielt? Okay, also erstmal, es ist nicht so, dass alles auf Freiheit zielt und alles immer wunderbar ist, wie wir ja genügend wissen. Ja? Also wir sind unzufrieden mit dem Kapitalismus. Der nahe faschistische Barbarei ist sicherlich so außerhalb jeder Diskussion, dass das nicht wünschenswert ist. Und wenn man sich die Geschichte anguckt, gibt es beliebige Mengen an Dingen, die ungünstig sind und die auch ein Rückfall sind, bezogen auf schon mal erreichte Stadien der Freiheit. Das ist also keineswegs ausgeschlossen. Hängt, wie gesagt, wir sind in der Weltgeschichte im Bereich des objektiven Geistes, der eben nicht einfach der freie Geist ist, sondern das ist die Sphäre, in der sich der freie Geist in der sich die Freiheit in der Geschichte mit der Zeit durchsetzt. Und warum setzt sie sich durch? Na gut, ich könnte einfach mal sagen, ich habe ja das grundsätzliche Argument habe ich gesagt. Das gibt eigentlich erstes Argument: der Geist überhaupt, ne, meinetwegen verstanden als Gesellschaft, ist zunächst mal bestimmt von Wesen, die denken. Wobei, sollte ich vielleicht auch noch als Bemerkung sagen, Hegel ist sich selbstverständlich davon bewusst, dass Menschen nicht nur denken oder nicht in erster Linie denken, sondern sie haben Gefühle und so weiter. Es kommt auch alles vor, nur insofern das Ganze einen Anspruch auf Gehalt hat, auf objektiven Gehalt, ist es so, dass ich auch zum Beispiel ein Gefühl entsprechend sagen kann, was ist denn da eigentlich der gedankliche Gehalt in so einem Gefühl? Ne? Wenn ich vor irgendetwas Angst habe oder Furcht habe oder so etwas, dann hat das eigentlich auch schon den Anspruch, dass es eine objektive Aussage auch über das Verhältnis von mir und dem ist und dass es auch nicht einfach nur an mir liegt, dass ich mir das ausdenke, sonst hängt dort damit zusammen. So. Also es gibt in uns, von unserem Prinzip her, haben wir einen Anspruch auf Objektivität, dass wir erkennen die Welt und dass wir dann entsprechend basierend auch auf dieser Erkenntnis einen anderen Willen verwirklichen und sinnvollerweise auch irgendeinen Willen, der von uns auch als vernünftig angesehen wird. Da täuschen wir uns manchmal oder haben vielleicht unterschiedliche Vorstellungen davon, was das ist, aber diese Zwecke haben wir. So, und in dem objektiven Geist beziehen wir uns dabei, wenn wir das Ganze verwirklichen, das ist der Bereich der Verwirklichung. In dem objektiven Geist, in der Logik wäre es das Wesen, das ist der oberste Teil von dem Wesen, wäre da die Wirklichkeit, also Verwirklichung von Zwecken. Wollen wir unsere Zwecke verwirklichen, aber in den gegebenen Verhältnissen. Und da sagte ich, wir haben A, wir werden mit der Zeit hoffentlich weiser. Wir haben B, wir lernen also aus Erkenntnissen hier und die Gesellschaft als solches lernt auch. Und das, was dort passiert, gesellschaftlich gesehen, das sind aber in der Regel eben Optimierungen, die hiermit kompatibel sind mit dem jeweiligen Grundsystem. Ja, wenn ich Technik entwickle, ist es sowieso in der Regel kompatibel mit den jeweiligen Zwecken. Ich entwickle die Institutionen weiter. Und es ist aber so, das ist sozusagen etwas, das ist durch die ganzen Gesellschaften durch, kann ich, wenn ich angucke, vom Steinzeitmenschen bis heute, kann ich eine Entwicklung finden, ob ich das jetzt technisch mache oder ob ich so eine Institution mache, wo das Ganze immer komplexer wird, ich immer mehr Differenzierung habe, immer mehr Möglichkeiten habe. Wie gesagt, das ist der Teil, sozusagen, der bei dem historischen Materialismus der Entwicklung der Produktivkräfte ist. So, und daneben ist aber natürlich die Frage, wofür wird das Ganze jeweils eingesetzt? Was sind jeweils die konkreten Beschränkungen, die mir eine bestimmte Gesellschaft bringt? Beim historischen Materialismus sagt man ja, das sind die Eigentumsverhältnisse. Die sind halt eine gegebene Gesellschaftsformation, hat als lokalen Oberzweck jetzt vor allen Dingen, dass sie den Herrschenden halt dient und die sorgen dafür, indem sie halt das Recht kodifizieren und das alles so einrichten, dass es halt für ihre Zwecke passt und innerhalb von dem kann ich das Ganze weiter objektivieren. So, aber es gibt innerhalb, aber ist, und dann komme ich aus dem Ganzen halt bloß heraus, wenn Leute dagegen protestieren und dann kommen andere Herrschaftsverhältnisse zustande. Aber was ist der Mechanismus, dass ich von dem einen zum anderen komme? Ich stoße hier an irgendwelche Grenzen. Und dann sage ich halt, okay, dann guck mal, wie kann ich diese Grenzen kippen. Aber all dieser Punkt, ich stoße auf Grenzen. Die Menschen stoßen die ganze Zeit auf irgendwelche Grenzen. Dass sie die als Grenzen empfinden, ist kein Automatismus. Dann, ich stoße auf irgendwelche Grenzen. Was ich dann für Folgerungen daraus ziehe, ob ich dann meine, ich brauche eine Diktatur oder ich brauche Anarchie oder ich brauche Kommunismus oder irgendetwas ganz anderes, ist auch überhaupt nicht gegeben. Das ist nicht einfach aus den objektiven Verhältnissen für sich so ableitbar. So wie der Hegel auf einer anderen Ebene, für ihn ist ja die Grundlage von dem Ganzen natürlich die Natur, sagt auf einer anderen Ebene, die Sonne in Griechenland oder der Ägäis, die scheint genauso damals bei den Griechen wie heutzutage, rein aus der Geografie alleine, reicht noch nicht aus, das abzuleiten. Und deshalb ist bei Hegel der Punkt, was machen sich die Menschen eigentlich für Gedanken Also was haben die Menschen für Maßstäbe? Was haben die Menschen für Ziele? Was ist den Menschen wichtig? Das ist natürlich alles hier mit zusammenhängt. Und letztlich die Sphäre, in der so etwas produziert wird, der absolute Geist, ist etwas, was ihm besonders wichtig ist. Und das ist sicherlich etwas, was den Marxismus, was ihn unterscheidet von, zumindest gut, bin ich vorsichtig, von vielen Marxisten. Dann hatten wir jetzt da noch und Uli und dann vielleicht noch ein paar Minuten. Ich denke mal, ein ganz großes Problem ist, ist das freie Bodenrechts. Ich glaube, er hat den Begriff Weltgeist auch mal geprägt und die Bewegung der Geschichte endet darin, dass der Weltgeist zu sich kommt. Also zumindest habe ich das in den letzten Seiten der Geschichtsphilosophie schon gelesen. Zumindest erinnere ich mich schon daher. Und für ihn, er hat es dann irgendwann gesagt, ist der höchste Verkörperung des Weltgeistes der preußische Staat. Nee, das ist nicht richtig. Nein, das ist nicht richtig. Das stimmt nicht. Nein. Aber so habe ich es noch im Ohr jedenfalls. Und ich glaube, die Gefahr ist halt immer, dass man sich fragt, was ist denn dieser Endzweck, wenn der Weltgeist zu sich kommt? Und da kommt die Verengung, denke ich, dann rein in das System, wenn man das in irgendeiner Form beantwortet, postuliert und diesen Endzustand dann in irgendeiner Form anwendet, dass es den geben könnte. Okay, also. Erstmal zu dem ersten Punkt mit dem preußischen Staat. Das ist ein Klischee, das kommt vor allen Dingen damals von Heim, Popper. Und Popper hat das auch zum Beispiel gesagt, und Russell, die drei vor allen Dingen, aber es findet sich in den Schriften nirgends. Es ist auch so, aber nie in seiner Untersuchung der Rechtsphilosophie zum Beispiel hat er auch herausgearbeitet, dass das, was er als einen vernünftigen Staat zu seiner Zeit definiert, durchaus sich noch unterscheidet vom preußischen Staat. Und der preußische Staat als solches, die Königsfamilie mochte ihn ja überhaupt nicht. Er wurde nur beschützt von Altenstein als einen der letzten Reformer, der noch übergeblieben war im Kabinett. Und sobald er weg war, ging es ja auch darum, dann die Saat des Hegelianismus auszurotten. Also war nicht beiderseitig unbedingt jetzt die allergrößte Liebe. Aber dein eigentliches Problem gestehe ich dir zu. Ich gehe damit so um. Das Zu-sich-Kommen, ja, ist ja letztlich, dass du sozusagen dir bewusst bist über dich selbst. Und das ist in der Tat die Aufgabe, natürlich von jeder Zeit, würde ich aber sagen, dass sie jeweils im Prinzip, dass ihre Prinzipien halt begreift und in sich fasst. Und selbstverständlich wäre das die Aufgabe des Philosophen, ja, nach Hegelschem Zuschnitt das Ganze zu begreifen. Das wäre dann ein Ausdruck davon, dass ich eben meine Zeit in die Gedanken gebracht habe. Aber Hegel sagt auch, das ist auch eine, wie die griechische Philosophie ihre Zeit in Gedanken gefasst hat, war es auch der Untergang der dortigen Zeit. Ja, also wenn du sagst, ich bin jetzt, wie gesagt, wenn er Marx den Kapital in Gedanken fasst, ja, dann ist das nicht unbedingt der krönende Abschluss, ja, sondern vielleicht auch der Gegenstand von etwas Neuem. Und das ist für Hegel durchaus auch die Aufgabe der Philosophie. Also es gibt immer dieses Bild von der Minerva, die Eule der Minerva, ist auch klar. Natürlich muss ich, wenn ich tatsächlich alles erfassen will, muss ich da die Gelegenheit haben, überhaupt das alles mal vor mir zu haben, zumindest von den Grundprinzipien her. Aber einer seiner Schüler, ich glaube Heine, hat ihm dann vorgeschlagen, zu sagen, man könnte doch auch sagen, es ist der Hahnenschrei des neuen Tages. Und auch dem hat er zugestimmt. Ja? Also sprich, ich sehe das durchaus auch dort als keinen endgültigen Abschluss. Uli. Also die Diskussionsgruppe Wege aus dem Kapitalismus hat ziemlich viel Zeit schon eingesetzt, sich mit Hegel zu beschäftigen, Seminar über die Logik, und haben mich den Kai jetzt wieder eingeladen. Es geht uns im Prinzip darum, gibt es eine Möglichkeit, über das Gegebene sozusagen hinaus zu denken? Ja, also eine nicht vorhandene Gesellschaft zu denken, nur unter der Bedingung, dass man das kann, könnte man Erscheinungen der jetzigen Gesellschaft als Erscheinungen ansehen, die in sich die Potenz tragen, die aufzuheben. Da stößt man bei Hegel auf oberflächlich gesehen erstmal auf sehr unterschiedliche, unter anderem einer, es lässt sich eigentlich aus Philosophie und aus Geschichte im Sinne einer Handlungsanweisung nichts lernen. Das kommt also ganz konzentriert, ganz massiv. Also wozu sozusagen Hegel. Aber wenn man sich so Sachen auf ihn einlässt und sagen wir mal vor dem Hintergrund, dass man zu vor einigen Zeit also mit Marx und mit Lenin zusammen beschäftigt, hat man natürlich sofort im Ohr sagen wir, die Kritik von Marx an den vorhergehenden alten Materialismus, dass er zwar richtigerweise sagt, die Menschen sind Produkte ihrer Umstände und der Erziehung, aber mit dieser Sicht alleine kommt keine Geschichte zustande. Denn wenn das nur dieser eine Zusammenhang ist, kommt natürlich aus den gleichen Produkten, aus der gleichen Erziehung immer wieder das Gleiche. Und da sagt der Marx, in dem Sinne die aktive Seite des Menschen, der sich seine Geschichte selbst schafft, damit veränderte Produkte, veränderte Umstände und veränderte Erzieher, das drückt der Idealismus aus. Bei dem es allerdings keine wirkliche Geschichte gibt. Das ist so eine Feuerwehr. Damit war für mich der Hegel abgehakt. Es war eine reine intellektuelle Übung zu DDR-Zeiten für mich. Andere haben da sicher sind da tiefer eingestiegen, also da mal durch reinzugucken, so macht das schön und gut. Die zweite Sache, die vielleicht manchen, wie gesagt, ist ja vielleicht jetzt gar nicht so tief, es war mir überzeugend. Materie, objektive Realität, alles was außerhalb der Grenzen Bewusstseins existiert, den ganzen Medien, Materialismus entwickelt sich so ein Wunder. Bloß, die Frage ist, hätte der Lenin, nachdem er den Hegel gelesen hat, das nochmal so geschrieben? Ich vermute nicht, denn wenn du die Notizen nimmst, was er an den Randmann schreibt, ne, er ist ja wirklich von den Socken, was er da entdeckt. Also schreibt er, widerspiegelt das Bewusstsein die Materie nicht nur, es schafft sie auch, die Wirklichkeit der Materie. Es schafft sie auch. Drei Ausrufezeichen oder Unterscheidungen. Also, es taucht es nach mit dem Hegel ein sein eigenes Denken offensichtlich weit überschreitende Geschichte auf. Darüber ernsthaft nachzudenken, bedurfte sozusagen der Wende, denn die Annahme, wir sind schon in irgendeiner Weise, wenn auch unentwickelt und im Denken so, Teil dieses sich von nichts anderem als von sich selbst abhängt. Jetzt nicht nur das einzelne Individuum, sondern sagen die in der Gesellschaft assoziierten Individuen. Das war man mitnichten. Nicht nur, weil es den bösen Kapitalismus noch gab, sondern weil auch die eigene innere Logik glänzend mit Hegel zu verstehen ist, dass es eine innerbürgerliche Logik noch war. Und wenn man nun mit diesem so aufgelockert, ne, also so aufgelockert da nochmal rangegangen ist, und dann ist natürlich dieser Maßstab Freiheit als eine Möglichkeit oder eine Tatsache zu definieren, dass ich nur von mir selbst abhänge. Die Menschen nur von sich selbst abhängen und nicht in dem Sinne noch, dass sie die Verhältnisse produzieren und sie aber ihnen als fremde äußere Mächte gegenüber, sondern von mir selbst abhänge, heißt das, es müssen Bedingungen da sein, wo die Menschen also in dem ein ungeheures Bewusstsein über das haben, was sie produzieren, dass sie sozusagen von vornherein bewusst Gesellschaft als Gesellschaft produzieren. Wenn man diese Kriterien sozusagen nimmt. Und ja, dass sie vor allem besser die Macht über ihre Produkte haben. Ja, sicher. Die Produkte nämlich üben die Macht über sie aus. Ja, sicher. Aber die Zuordnung beispielsweise der Macht über die Produkte zu verschiedenen Klassen ist also offensichtlich eine richtige, aber zugleich sehr verkürzte Angelegenheit. In der Annahme schafft die Kapitalisten, aber ist alles gut. Das hätte mit einem tieferen Hegelverständnis hätte das von vornherein problematisch sein können, denn es ist bei dem Hegel völlig klar, das, was mir da gegenübertritt, bin ich selbst. Also hast du einen Maßstab dafür, was müsste denn geschaffen sein, dass es so sein kann, wie der Marx auch formuliert, im Reich der Freiheit, agiere ich nach meinen Bedürfnissen. Ich, der gesellschaftlich meiner bewusst mit anderen agierenden Menschen, agiere nach meinen Bedürfnissen. Nicht nach irgendeinem äußeren Zweck, nicht um Geld zu verdienen, nicht um irgendwas. das hat der Hegel ganz konzentriert beschrieben als Freiheit. Ja, ja. Und das hat die Entwicklung sozusagen auf die geistige, die man nehmen muss, daher glänzend beschrieben. Und in dem Sinn, ich habe mich lange gewehrt, aber als der Kaiser sagte, im gewissen Sinn ist der Marx ein Moment des Hegels. Hm. Und nicht umgekehrt, bei Hegel gibt es sehr viele gute Sachen, aber sein Prinzip ist Mist. Seitdem ich das so umkehre, werfe ich an den Marx nicht weg, ganz im Gegenteil, weil er hervorragende begriffliche Instrumentarien hat, genau in den Arbeitsplatz in andere Sachen hineinzusteigen und zu sagen, was könnte es denn heißen, wenn Hegel sagt, die Knechtschaft hebt sich nicht auf durch Abschaffung der Knechtschaft, sondern im Vollzuge der Knechtschaft. Weil, und dann bringt er Gründe an. Und wenn man die nimmt, die Gründe, ja, inwiefern der Knecht sich in Auseinandersetzung mit Natur die Fähigkeiten aneignet und seine Mächtigkeit ausweitet. Insofern macht er Schritte zur Freiheit hin, aber nicht dadurch, indem die Kapitalisten davon jagt, sondern dass da in diesem Arbeitsprozess und in vielen anderen Bereichen was passieren muss, wofür es offenkundig, weiß ich, 1970, 1975 noch gar kein Bild gab, aber vermutlich heute. Das hat mir. Also in dem Sinne möchte ich dann noch sagen, da würde ich mit dem Pegel schreiben, das hilft schon, diese, sag mal, in gewissem Sinne sein eigenes Handeln unter einem, sag mal, zu kontrollieren und zu überlegen, unter dem Gesichtspunkt einer möglichen Zukunft. Also ich kann schon was sagen über die mögliche Zukunft. Ja, deswegen finde ich den Satz noch sehr komisch, dass er sagt, das hat alles nichts damit zu tun, dass man Zukunft voraussehen könnte. Und das wäre sozusagen meine Frage nochmal. Also, was ist da für Substanz da, wenn die nicht vorhandene Gesellschaft wäre? Das ist doch schwer zu denken. Ja, also, ja, ich kann dir viel zustimmen, also zu diesen Fragen. Also erstens wollte ich nochmal klarstellen, also Hegel hat nicht gesagt, dass Philosophie zu nichts gut ist. Also er hat nur gesagt, dass der Philosoph seine Zeit oder genauer gesagt die Beschränkungen seiner Zeit nicht überschreiten kann. Aber wenn man darüber nachdenkt, dann ist das eigentlich ein Pleonasmus, weil insofern Philosophen überschreiten dauernd die Grenzen ihrer Zeit und insofern sie das halt tun, ist es halt möglich, ist es halt offensichtlich keine Barriere ihrer Zeit, ja, sondern nur diejenigen Dinge, die wir halt dann im Nachhinein entdecken, ne? Da stellen wir halt fest, da gab es halt die Barriere. So, von daher sehe ich das also unproblematischer. So, was die Geschichtsphilosophie angeht, das hängt halt zusammen mit diesem grundsätzlichen wissenschaftlichen Vorgehen von Hegel. Ja, dass er erst einmal sagt, ich versuche, die Prinzipien aufzuzeigen, die vorliegen, und ich spekuliere gerade nicht in dem Sinne, dass ich mir überlege, was könnte denn sein. Es ist aber natürlich so, dass, und das habe ich versucht zu zeigen, dass ich feststellen kann, wenn ich den objektiven Geist zum Beispiel, wenn ich darüber reflektiere und ihn begreife, und das beste Beispiel ist da Marx, also ich kann da nochmal sagen, das Kapital von Marx halte ich für ein erstklassiges hegelianisches Werk, und ich halte den Marx dort in seinem Kapital, dass er dort einen Fortschritt macht gegenüber dem, was der Hegel in seinem an der Stelle entsprechend sagt. Ja, also Hegel sagt auch Sachen in seiner bürgerlichen Gesellschaft, auf die der Marx in seinem Kapital nicht eingeht. Aber das ist ein Fortschritt und ist ein wissenschaftlich gutes Werk. Und wenn ich das mir angucke, dann ist es so, dass ich in dieser Bestimmung sehe ich bereits bestimmte Dinge dann, gerade weil ich sehe, dass irgendwelche Sachen, die ich dann im größeren Zusammenhang als unvernünftig ansehe, dann habe ich durchaus konkrete Ansatzpunkte, wo ich irgendetwas ändern kann. Also das wäre erstmal sozusagen das Konkrete. Aus dem Konkreten ergibt sich auch eine Möglichkeit einer konkreten Negation. Das ist auch, glaube ich, etwas, was durchaus auch im historischen Materialismus durchaus auch so gesehen wurde. Und das Zweite ist, wenn du jetzt anguckst, wie gesagt, vielleicht sehe ich das ja alles falsch, aber so wie mir der dialektische Materialismus vorkommt, gab es da auch, jetzt mal unabhängig von dem konkreten Kapital, gab es da auch eine allgemeine Entwicklungslinie, so nach dem Motto, alles bewegt sich und alles ist dynamisch und so weiter. Und das war diese Rolle, die der dialektische Materialismus in klassischen Marxismus des real existierenden Sozialismus hatte, hätte eben bei Hegel die Logik, dass ich dort auch Grundprinzipien habe, wo ich auch den Anspruch habe, das nachweisen zu können, wie ich zu denen gekommen bin. Ne? Keine Dogmatik. Der Anspruch, alles, was man sagt, in jeder Hinsicht in irgendwie jemanden erklären zu können, der das Grundprinzip nicht teilt. Ne? So. Und wenn ich dort mir die Logik angucke, dann sehe ich dort eben bestimmte Prinzipien, wo ich mir sage, okay, das ist ein Grundprinzip, meinetwegen Grundprinzip Freiheit. Und dann ist das etwas, wo ich durchaus mir überlegen kann, wie ist das jeweils verwirklicht und wo könnte das weitergehen? Also ein Grundprinzip, wo gäbe es Schranken für diese Freiheit? Und aber ich muss mir auch immer klar sein, dass das Bild von Freiheit, was ich mir mache, das ist unter Umständen auch ein Bild, was ich weiterentwickeln kann. Also zum Beispiel Freiheit sehe ich erst einmal so, dass wenn man jetzt Freiheit sagt, dann ist da drin so etwas wie, du hast gesagt, ich bin auf mich selbst bezogen. Ja? Aber Freiheit heißt erst einmal jetzt in Bezug auf jemanden, der seine Zwecke verwirklichen kann, ich kann meine Zwecke verwirklichen. Und das heißt also, Schranken, die ich dabei habe, meinen Zwecken zu verwirklichen, ja, es beschränkt mich nichts in meinen Zwecken. So, und das heißt, natürlich beschränkt mich irgendetwas, mich beschränken die physikalischen Grundgesetze oder so etwas. Ja, also kommt es, wenn ich Freiheit habe, kommt es erstmal darauf an, dass ich erkenne, was ich sinnvoll tun kann und dass ich erkenne, wie ich es halt machen kann. Aber ich soll mir auch klar werden, was ist ein vernünftiger Zweck. Es ist eigentlich nicht vernünftig, darüber zu jammern, dass ich mit meiner Freiheit beschränkt bin, dass ich nicht die physikalischen Gesetze aufheben kann. Ja? Und sozusagen, was ist der Inhalt der Zweite? Was sind sozusagen die Zwecke, die ich eigentlich verwirkliche? Und dann eben nicht beschränkt, die es halt wert sind zu verwirklichen. Wie sieht eine konkrete Hierarchie aus von vernünftigen Zwecken? Und wie sieht dann entsprechend eine Gesellschaft aus, die so etwas vernünftig verwirklicht? Das sind alles Dinge, über die kann ich sehr wohl ganz konkret nachdenken. Und in der Historie sind da ganz unterschiedliche Ergebnisse gekommen worden. Und wenn ich mir das angucke, vielleicht kann man da ja konkret weitermachen. Martin Lutz. Ja, also ich habe überlegt, wie man die Relation denken kann zwischen, also ob man mit dem hegelischen Ansatz rauskommt über diesen Gegensatz zwischen Gesellschaft und ihren Strukturen und dem Denken unserer Strukturen, die ja in den simplifizierten, klischeehaften Varianten von Idealismus und Materialismus zugrunde legt. Im einen Fall die gesellschaftlichen Strukturen sich abbilden im Denken, im anderen Fall das Denken sich irgendwie entwickelt und dann die Gesellschaft beeinflusst. Ja. Das scheinen mir die simpelsten klischeehaften Formeln zu sein, auf die man das bringen kann. Und sozusagen bei Hegel scheint es mir jetzt so, aber vielleicht irre ich mich auch, dass er im Grunde darüber rauskommt, weil er sagt, wir haben zum Beispiel einen Gegensatz, der sich in der Gesellschaft manifestiert, aber vielleicht auch im Denken. Etwa wenn die Individuen im subjektiven Geist weiter sind, zum Beispiel ein Künstler, zum Beispiel eine Gruppe, die unterdrückt wird aufgrund ihrer Sexualität oder so, ja. Es kann ja sein, dass sie also Dinge realisiert haben, die sich sozusagen in dem objektiven Geist noch nicht widerspiegeln. Und der objektive Geist sind nicht nur einfach nur ein paar Ideen, sondern das sind auch Strukturen in der Gesellschaft. Mhm. Ja, wie die Gesellschaft organisiert sind. Das heißt, da kommt beides zusammen. Das Denken und reale Strukturen. Und sozusagen wenn jetzt sich im absoluten Geist eine neue, sagen wir mal, Epoche anbahnt, wie vielleicht wie auch immer man die dann nennt, postmoderne oder künstlerische Produkte oder so, dann müssen die in der Lage sein, diesen Widerspruch aufzuheben. Aber, und das ist eben relevant, es müssen dabei auch logischen Prinzipien befolgt werden. Denn Sie hatten ja gesagt, dass eben im Bereich des Geistes, der diesen Job sozusagen zu tun hat, die Logik bestimmt, was geht und was nicht geht. Ne? Das heißt, man kann jetzt nicht kommen und zum Beispiel das, was vorher alles schon gedacht wurde, was auf der vorigen Stufe der Entwicklung ausgearbeitet wurde, einfach ignorieren. Dann wäre das unlogisch vielleicht. Und sozusagen, also das, da, man könnte dann vielleicht mit Hilfe der Logik die Ansprüche, die an eine erfolgreiche Aufhebung von Widersprüchen in der Gesellschaft zu stellen sind, explizieren. Womit dann die Logik, diese Logik im Gegensatz etwa zu der formalen Logik, die heute oft darunter verstanden wird, einen Bezug auf gesellschaftliche Anforderungen gegeben wäre. Ja, die formale Logik ja nie irgendwie klar macht, genau wie dieser Bezug herzustellen ist. Ich möchte jetzt auch nicht einen neuen Dogmatismus reinbringen. Also erstmal, also Hegel ist sehr, ich habe das Ganze jetzt hier bewusst relativ revolutionär gehalten. Hegel selbst von seiner Herangehensweise ist sehr vorsichtig. Ja, er sagt im Prinzip, kritisieren ist leicht. Jeder kann, jeder braucht bloß seinen eigenen Maßstab, als Dogma, also dagegen halten. Ne? Und dann wird er halt finden, dass die Welt nicht so ist, wie er sich halt vorstellt. Ne? Und wenn das jeder macht, dann kommen lauter unterschiedliche Wege. Das führt erstmal zu nichts. Das heißt also, er hat den Anspruch, das wissenschaftlich zu betreiben. Und das heißt auch eben einerseits, das wiederhole ich mich vielleicht immer wieder, verstehen, wie die Welt funktioniert. Und das heißt eben auch zu verstehen, warum sie so funktioniert, wie sie funktioniert. Ja, also gerade nicht zu sagen, die Politiker sind blöd, nein, sie sind blöd, aber sind wir uns, glaube ich, hier alle einig, brauche ich nicht so auszuführen. So, und auf der anderen Seite sich selber klar zu machen über die Prinzipien, die ich sozusagen bei der Beurteilung anwende. Ja, und auch sozusagen bei den Prinzipien, wo ich hin will, ne, dass ich mir das angucke, dass ich mir also immer Rechenschaft darüber ablege, was mache ich da eigentlich? Und auch, sagen wir mal, auf die Weise eben in der Lage bin, mit anderen Menschen, andere Menschen zu überzeugen. Das ist ja gerade nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie diktieren kann, meine Meinung, ja, von der herrschenden Kirche oder Partei oder sowas, sondern ich muss halt Leute davon überzeugen. Das geht eigentlich durch den wissenschaftlichen Diskurs im absoluten Geist. Das ist das, was dann im absoluten Geist, ja, und das ist im Prinzip, wenn man so solche Gedanken macht, als Wissen, dass man sich eben wissenschaftlich das macht, das ist nicht das Normale, das machen nicht die Leute im Alltag, sondern das machen eben Leute wie ein Marx oder wie ein Hegel oder wie jetzt meinetwegen die Wege aus dem Kapitalismusgruppe oder wer auch immer, überlegt sich das Ganze theoretisch und wenn das Ganze Hand und Fuß hat, dann wird es, da bin ich jetzt sehr vorsichtig sein, ja, dann wird es vielleicht auf ein Bedürfnis stoßen. Ja, das. Ich kann noch einmachen. Ja. Also ich meine nur, dass man, wenn ich das richtig interpretiere, daraus ablesen könnte, allgemeine Bedingungen für eine Lösung, also für einen Weg aus dem Kapitalismus, ohne dass man dann den Weg natürlich fertig hat. Aber man kann Bedingungen formulieren. Das sind halt zum einen die Bedingungen, dass sie das aufheben müssen, den real existierenden Gegensatz, ja. Und zum anderen die Bedingungen, dass sie logischen Ansprüchen genügen müssen. Logik eben nicht rein im Sinne einer Formallogik, das mag für Dogmatismen auch manchmal der Fall sein, sondern obwohl auch da durchaus, denn Dogmatismen lassen sich oft sehr leicht widerlegen, indem man auf bereits wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse, historische Erfahrungen oder Ähnliches verweist. Und das kann sich eine Lösung auch nicht leisten, dass sie einfach zum Beispiel wieder zurückgeht zu einer eigentlich schon als falsch erkannten Lösung, so wie die oder eigentlich auch schon historisch überwundenen Lösungen, wie zum Beispiel Leute, die meinen, man kann einfach alles wieder im dörflichen Kontext machen und die gesamte technologische Entwicklung ignorieren. Und das ist ja eine der Lösungen, die für die aktuellen Krisen vorgeschlagen wurde. Oder zum Beispiel geselianische Ansätze, die mit Pseudogeldreformen einfach kommen und nicht verstehen, dass auch das auf einer wissenschaftlichen Ebene schon erkannt ist, dass man damit die Probleme des Geldes nicht löst. Das heißt sozusagen, die Lösung muss auch logischen im weitesten Sinne ansprechen. Ja, okay, aber das wäre doch das, ja, also das ist das eine, ist klar. Das ist der Anspruch der Wissenschaftlichkeit und das heißt dann natürlich, natürlich übrigens auch, dass wenn ich eben einen anderen Ansatz habe, ob von Gesell oder was auch immer, ne, dass ich den Anspruch habe, das argumentativ zu zeigen, wo es da das Problem gibt. Das andere ist, wenn ich versuche, alles für alles Begründung zu haben, ja, dann komme ich bei bestimmten Sachen komme ich immer weiter zurück. Und das heißt, dass ich letztlich am Ende bei vielen Sachen, oder sagen wir mal bei manchen Sachen, bei der Logik ende. Das heißt nicht, dass in der Logik die Antwort auf alles da ist. Ja? Ja, das Ganze ist die Antwort. Ich würde gerne auch noch aus meiner Moderatorrolle kurz rausgehen und die Frage des Neuen ansprechen. Weil das Neue ist zwar einerseits etwas, was noch nicht da ist, auf der anderen Seite kann das Neue nicht etwas sein, was nicht schon auch da ist, und zwar als Möglichkeit. Also Neues ist ja nicht etwas, was nicht schon im Möglichkeitsraum, im menschlichen Möglichkeitsraum des zu Machenden liegt. Das heißt, wenn man sich mit der Frage der Menschen und mit der Frage der Gesellschaft, also der sozialen Form beschäftigt, wenn man also den Möglichkeitsraum wissenschaftlich ausleuchtet, dann leuchtet man immer auch die Möglichkeiten eines Neuen aus. Das heißt, man kann auch, wenn man das tut und wenn man diesen Zusammenhang herstellen kann, wissenschaftlich immer auch etwas über das Neue aussagen. Genau genommen muss man das auch, weil man sonst keine Vorstellung von einem Aufhebungsprozess haben kann, in dem man sich ja jetzt noch am Anfang befindet und leider nicht das Ergebnis kennt. Also Utopie braucht eine Vorstellung von dem Möglichkeitsraum des Entwickelbaren, um von einem gedachten zukünftigen Zeitpunkt aus denken zu können, wie ein Aufhebungsprozess sein kann. Genau genommen machen das auch alle Utopien, nur manche legen sich darüber keine Rechenschaft ab, sondern postulieren dann irgendwas. Also der Anspruch, zumindest jetzt in der Gruppe Wege aus dem Kapitalismus, wäre, wissenschaftlich zu begründen, wie ein aufgehobener Zustand als Möglichkeit begründbar ist. Also vielleicht noch kurz aus Hegel-Seite dazu. Also Hegel macht das natürlich nicht, aber es ist nicht inkompatibel mit dem Ansatz. Glück gehabt. Daniel. Ja, aber ließe sich nicht anthropologisch das lösen, wenn wir uns bewusst machen, dass wir als Menschen immer beides wollen, Freiheit und Sicherheit. Das ist diese Ambivalenz. Wir wollen die Abschaffung von Grenzen und gleichzeitig verunsichern wir auch die neuen Grenzen und dann wollen wir Sicherheit. Also ich will das nur an dem Beispiel zeigen. Die Freiheitsbewegung des internationalen Sozialismus hat ja in Ostpreußen dazu geführt, dass da die Arbeiter gesagt haben, wir können nicht abwarten, bis sich das international durchgesetzt hat. Und zu Grundherren holen sich einfach die Polen für die Arbeit, weil die nicht organisiert sind. Wir wollen zuerst mal auf nationaler Ebene den Sozialismus organisiert haben. Und es merkt eigentlich, dass jede Freiheitsbewegung, wenn sie das Bedürfnis der Menschen nach Sicherheit nicht beachtet, eigentlich genau wieder Gegenbewegungen auslöst. Und dass sich eben Geschichte einfach immer realisiert, indem Grenzen aufbrechen und gleichzeitig neue Grenzen schaffen, die Sicherheit gebietet. Das tut mir leid, dazu kann ich jetzt erstmal gar nichts sagen. Oder da heißt man ja zwei Dinge auseinander. Einmal das Ordnungsprinzip, also die Sicherung der Existenz, und auf der anderen Seite dieses transzendentale Prinzip, jetzt Ordnungen wiederum aufzulösen. Wenn man es aber tiefer dialektisch durchdenkt, ist es ja so, dass auch wiederum die Ordnungen selbst, obwohl sie die Negation der Freiheit sind, aber auch gleichzeitig wiederum die Voraussetzung für Freiheit sind. Denn die Existenz liegt letztendlich, also existenziale Bestimmungen liegen vor kategorialen Bestimmungen. Zunächst einmal muss der Mensch leben können, überhaupt um Freiheit realisieren zu können. Das heißt, er muss sicher leben können, sonst kann er sie gar nicht realisieren. Er kann sie ja nicht irgendwo in der Luft realisieren. Das ist erstmal überhaupt die Voraussetzung. Er muss sich begleiten können, er muss essen können, er muss trinken können, er muss seine Bedürfnisse befriedigen können, die unmittelbaren, darüber im Kopf und so weiter und so fort. Vorher ist sowieso nichts mit Freiheit. Überhaupt nichts. Hat Freiheit gar keine Bedeutung. Sie hat, kriegt erst Bedeutungen, wenn diese Dinge gesichert sind. Dann kriegt sie erst Bedeutung. Als Möglichkeit, als Möglichkeitsraum. Vorher überhaupt nicht. Weil das das Wesentliche ist, das ist überhaupt die Voraussetzung, dass man überhaupt Möglichkeiten sich eröffnen kann. Also denke mal, dass als Existenzbestimmungen letztendlich vor allem, und darin zeigt sich das Wesen des Materialismus gegenüber dem Idealismus, dass der Materialismus sagt, also man könnte es fast mit Heidegger sagen, dass Existenzialbestimmungen, Existenzbestimmungen vor kategorialen Bestimmungen liegen. Ich würde jetzt da antworten, dass das ein Gegensatz ist, den man genauso gut umdrehen kann. Das heißt, man kann nur Sicherheit und damit auch die Existenz organisieren, wenn man die menschliche Freiheit dann auch in Anspruch nimmt, nämlich die Handlungsfähigkeit, also die Möglichkeit tatsächlich die Lebensbedingungen und damit auch die Sicherheit herzustellen. Weil das ist eine Grundbestimmung des Menschen, dass er nicht einfach nur den Bedingungen unterliegt, sondern wie Uli das ausgeführt hat, eben ja genau die Existenzbedingungen auch schafft. Das heißt, ich würde nicht sagen, dass Existenzkategorien und andere Kategorien im Gegensatz stehen, sondern ja, da auch wieder ein Verhältnis, ein dialektisches Verhältnis besteht. Und die Aufhebung würde eben darin bestehen, die Freiheit zu realisieren, die darin besteht, dass für alle Menschen die Existenzbedingungen realisiert sind, und zwar in einer Weise, dass niemand mehr auf Kosten des anderen sie durchsetzt, sondern sie so durchgesetzt werden, dass alle jeweils wechselseitig die anderen einschließen. Weil das ist ja das Problem, was wir heute haben, dass die Freiheit des anderen, die Freiheit des einen, die Unfreiheit des anderen ist. Also immer welche ausgeschlossen werden. Also eine universelle menschliche Freiheit als gesellschaftliches Organisationsprinzip wäre eines, was jeden mit in die Freiheit einschließt und niemanden ausschließen muss. Ich habe etwas anderes gemeint. Ich habe gemeint, dass das Organisationsprinzip, dass man natürlich aus Freiheit wiederum etwas organisieren muss, das Organisationsprinzip, um die Existenz zu sichern, dass natürlich jede Art von Organisationsprinzip letztendlich auch wiederum eine Einschränkung ist von allen möglichen. Es muss Möglichkeiten auswählen, es muss Möglichkeiten einschränken, dass das eine Voraussetzung ist, um überhaupt sozusagen andere Möglichkeiten sich zu eröffnen. Dass im Grunde genommen das so weit dialektisch ist, dass eben Ordnung wiederum Negation ist von Freiheit, aber auch wiederum Voraussetzung ist für Freiheit. Denn die Existenz muss ja organisiert werden. Natürlich aus Freiheit, aber wiederum unter Einschränkung auch von Freiheit, weil sie einen Ordnungsrahmen schaffen muss. Und damit natürlich auch Gesetze, Regeln, Normen schaffen muss. Das Normative muss geschaffen werden. Also es geht nicht ohne Normatives. Jetzt würde ich vorschlagen, dass wir langsam in die freie Diskussion übergehen. Es ist nämlich 8:55. Wir haben also offiziell das Ende schon erreicht. Machen wir 5 Minuten.